Ja, guten Abend zusammen. Freut mich, dass ich hier im Eselsohr mal vortragen darf. Ich bin sonst selten in Kaiserslautern. Ja, folgen Sie mir auf einer Tour de Force durch die Novemberrevolution vor jetzt fast genau 100 Jahren. Gucken, ob es geht. Ja. Ja, die Novemberrevolution hat natürlich eine Vorgeschichte. Hier befinden wir uns im Sommer 1916 und ein berühmter Pazifist nannte dieses Bild das Ebenbild Gottes mit Gasmaske. Das war Ernst Friedrich, ein Pazifist in den 20er Jahren. Der hat sogar ein Antikriegsmuseum aufgemacht, das ist dann natürlich von den Nazis verboten worden. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben und ein Antikriegsbuch und hat da auch einige Fotos veröffentlicht. Ich wollte da nur zwei draus zeigen. Das ist ein Mensch nach einem Granattreffer und man möchte es nicht glauben, er hat weitergelebt. Erster Weltkrieg. Und in dem Buch gibt es noch ganze Menge von diesen Fotos. Das ist das Ergebnis eines Krieges. Und dann gehen wir 27 Jahre zurück. Das ist das Erfurter Programm der SPD. Das hat auch während des Ersten Weltkriegs gegolten und auch danach noch. Und da steht drin, der Krieg ist unausrottbar in der Gesellschaft der Warenproduktion, welche nicht bloß Klassengegensätze, sondern auch nationale Gegensätze erzeugt. Den Krieg zu beseitigen gibt es nur ein Mittel, die Gegensätze zu beseitigen, die ihn erzeugen. Das können nur die Arbeiter, das kann nur die Sozialdemokratie. Es gibt ganz wichtige Forderungen, vier wichtige habe ich rausgenommen. Allgemeines gleiches Wahlrecht für Männer und Frauen, der 8-Stunden-Tag, eine demokratische Volkswehr statt einem stehenden Heer und die Umwandlung des kapitalistischen Eigentums an Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum. Hier haben Sie August Bebel, der damals der Parteivorsitzende war. Er hat den Ausspruch von Marx und Engels übernommen, dass der Proletarier kein Vaterland hat. Aber im Jahr 1907 hat er sich folgendermaßen im Reichstag geäußert, dass selbstverständlich die Sozialdemokraten die Flinte auf den Buckel nehmen würden, wenn es sich darum handelte, Deutschland vor wirklichen Gefahren zu bewahren. Es war also ein Ja zur sogenannten Vaterlandsverteidigung. Im gleichen Jahr hat ein junger Reichstagsabgeordneter seine Jungfernrede gehalten. Und er sagte darin, dass es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist, dafür zu sorgen, dass das deutsche Volk nicht von irgendjemand anderen an die Wand gedrückt wird. Und weiter, wenn ein solcher Versuch gemacht werden sollte, dann würden wir selbstverständlich mit ebenso großer Entschiedenheit wehren, wie das nur irgendeiner der Herren auf der rechten Seite des Hauses tun könnte. Interessant ist, dass hier also vom deutschen Volk und nicht mehr von den Arbeitern gesprochen wird. Und das ist also doch eine wesentliche Verschärfung von dem, was Bebel gesagt hat. Das war Gustav Noske im Jahr 1907. Im gleichen Jahr gab es übrigens einen Geheimbefehl, einen geheimen Armeebefehl, dass, wenn es zu Aufständen kommen sollte in Großstädten, dann jeder mit der Waffe in der Hand, der angetroffen wird von den Rebellen oder Aufständischen, sofort zu erschießen sei. Und Gustav Noske hat das im Reichstag tatsächlich gegeißelt, diesen Befehl, und hat gesagt, das würde sich ja wohl eindeutig gegen die Sozialdemokratie richten. Nach seiner Jungfernrede im gleichen Jahr haben die lustigen Blätter, das war sowas wie die Titanic von damals, gedichtet, lasst euch nicht verdrießen, denn wir wissen absolut, Noske, der wird schießen. Hier haben wir nochmal einen Sozialdemokraten, der hat 1913 geäußert, die Kriegsfrage ist kein prinzipielles, sondern ein taktisches Problem. Es gilt für das Proletariat der einzelnen Länder abzuwägen, ob der Krieg Vorteile bringen könne oder nicht, und danach ist ihr Verhalten einzurichten. Das war Gustav Bauer von der Generalkommission der Gewerkschaften. Er wusste, dass in dieser Rede, dass im Saal Spitzel sitzen und dass die das dann nach oben an die Regierung weitergeben. Wir kommen zum Sommer 1914, das kennen Sie bestimmt alle. Da wurde der österreichische Thronfolger und seine Frau ermordet. Und Österreich stellte an Serbien ein unannehmbares Ultimatum. Serbien hat darauf geantwortet und hat bis auf zwei Punkte, die sozusagen die Souveränität des Landes verletzen würde, angenommen, aber Österreich fand es eben, das nicht, es müsste das Ganze angenommen werden und nicht nur zwei Punkte nicht. Und da kam es eben zur Kriegsgefahr, es gab Massendemonstrationen in Österreich wie in Deutschland, auch in ganz Europa, aber am meisten waren es tatsächlich in Deutschland. Und der deutsche Kanzler Bethmann-Hollweg drängte Österreich zum Krieg. Es gab eine sogenannte Blankovollmacht für Österreich gegen Serbien. Serbien war wiederum mit Russland verbündet. Das ist der Kanzler in der Generalsuniform. Und er wusste, dass ohne die SPD dieser Krieg nicht zu machen ist. Und er hat die SPD an der Russlandfurcht gepackt, wenn Russland eingreife, müsse auch Deutschland eingreifen, und mahnte sie eben zur Mäßigung. Dann wurden diese ganzen Demonstrationen dann doch zurückgenommen. Die Antwort der SPD-Führung war, gerade aus dem Wunsch heraus, dem Frieden zu dienen, seien keine Streikaktionen oder Ähnliches geplant. Die Massen, vor allem die Arbeitermassen, waren tatsächlich zögerlich, eher resigniert, die meisten eben nicht kriegsbegeistert. Da gibt es immer das große Märchen, auch die Arbeiter wären total kriegsbegeistert gewesen, das stimmt so nicht. Und die Parteiführung und die Fraktion der SPD machten kurz vor dem August 1914 eine Wende. Hier haben wir ein paar von ihnen. Und plötzlich war eben nicht mehr der Kapitalismus der Feind, sondern Russland. Es gab ein Angebot der französischen Gewerkschaften auf einen gemeinsamen Streik. Der wurde aber von den deutschen Gewerkschaften abgelehnt. Und Anfang August stimmte die SPD, die Fraktion, überraschend den Kriegskrediten zu. Rosa Luxemburg war entsetzt, es gab auch keine Massenstreiks. Nach Erzählungen eines Freundes bekam sie einen Schreikrampf, weil sie das von der deutschen Sozialdemokratie nicht erwartet hatte. Und sie schreibt ein Jahr später, geschändet, entehrt im Blute, wartend vom Schmutz, triefend, so steht die bürgerliche Gesellschaft da, so ist sie. Und ganz wichtig, mitten in diesem Hexensabbat vollzog sich eine weltgeschichtliche Katastrophe, die Kapitulation der internationalen Sozialdemokratie. Liebknecht hat im August auch sich dem Fraktionszwang angepasst und hat den Krediten zugestimmt. Im Dezember 1914 war er der Einzige, der dagegen gestimmt hat, und er wurde natürlich sofort isoliert und zum Wehrdienst eingezogen. Er bekam dann immer Urlaub, wenn er im Reichstag eine Sitzung hatte. Auch die Führung der SPD und der Gewerkschaften wurde jetzt von der Kriegseuphorie erfasst. Zwei Beispiele. Heute weht die deutsche Flagge auf den Türmen Antwerpens, hoffentlich für immer. Und so zerschmetternd müssen die Feinde geschlagen werden, dass ihr Ring zerbricht. In diesem Kampfe bestimmt nur Deutschlands Interesse die Mittel. Zu besonderer Schonung sind wir gegen niemand mehr verpflichtet. Wie gesagt, sozialdemokratische Zeitungen. Es gab aber dann doch langsam Widerstand an der Basis. Das ist Richard Müller, der war ein Dreher, der war organisiert im Deutschen Metallarbeiterverband und der war von Anfang an gegen diesen sogenannten Burgfrieden, die SPD und die Gewerkschaften wollten da keinen weiteren Klassenkampf mehr führen und sehr bald war er auch überhaupt gegen den Krieg. Auf der politischen Ebene gab es so Leute wie Liebknecht und Georg Ledebur, natürlich auch Rosa Luxemburg, aber die durfte ja noch nicht wählen oder gewählt werden. Im März 1916 machte Hugo Haase neben Ebert ein Vorsitzender, also dies waren zwei Vorsitzende in der SPD, und kündigte im Reichstag überraschend die Gegnerschaft gegen die Kredite an. Da wurde er von der eigenen Partei beschimpft mit Drecksseele, sagte Scheidemann. Schamloser Kerl, frecher Halunke, sagte Ebert. Die Judenjungen müssen raus hier, sagte Bauer. Und mit der Judenbande muss Schicht gemacht werden, sagte Legin. Alles Sozialdemokraten. Dann wieder ins Jahr 1916. Die Kriegsgegner aus der SPD fliegen eben aus der Fraktion raus und sehr bald danach aus der Partei. Das ist Haase hier zum Beispiel und Liebknecht und Rosa Luxemburg. Sie gründen eine eigene Partei, die USPD, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Und dann gab es eben noch die MSPD, die Mehrheitssozialdemokratie. Das ist Ebert, Scheidemann und Bauer zum Beispiel. Interessant ist aber, dass in der USPD sozusagen die ganzen Kriegsgegner versammelt waren. Also da waren auch zwei, die eigentlich eher in der Mitte der SPD oder rechts davon, Kautsky zum Beispiel. Und es gab auch Revisionisten, die also sagten, mit Reform kommt man an die Macht. Also es war sehr disparat in dieser USPD, die wurde eigentlich nur durch die Kriegsgegnerschaft zusammengehalten. Hier haben wir zwei von den revolutionären Obleuten. Der eine ist Richard Müller, der andere ist Emil Barth. Und die waren sehr gut organisiert in den Betrieben. Sie waren Praktiker ohne Theorie, hatten aber das Ohr tatsächlich ganz nah an der Arbeiterklasse und sie wollten sich irgendwann auch bewaffnen und gegen diesen Krieg vorgehen. Und sie hatten also tatsächlich großen Einfluss auf die Arbeiter. Seit 1916 organisieren sie sich häufende Massenstreiks. Und im Januar 1918 kam es zu einem umfassenden Munitionsarbeiterstreik, der sich also sehr ausweitete. Etwa 1 Million Arbeiter und Arbeiterinnen im ganzen Land waren da im Ausstand. Und das löste eine Panik bei der MSPD-Führung aus, weil sie fürchteten, dass jetzt der Krieg verloren geht. Und sie klinkten sich in den Streik ein, um ihn zu beenden. Eine führende Rolle spielte natürlich wieder Friedrich Ebert. Und in einer Massenversammlung am Treptower Park machte er einen Aufruf, weiter Waffen zu produzieren und da wurde er ausgebuht. Der Streik brach dann zusammen. Es gab massenhafte Einberufungen und Verhaftungen. Manche Betriebe wurden unter Militäraufsicht gestellt. Und die Streikenden zum Teil direkt an die Front, an die vorderste Front geschickt. Die MSPD, also die SPD, billigte weiter die Kriegskredite. Und sie arbeitete auch mit der obersten Heeresleitung, mit der OHL zusammen. Die hatte ihr Hauptquartier in Belgien und da sieht man einen Besuch der SPD in diesem Hauptquartier, da hatten also 1917 Ludendorff und Hindenburg das Sagen, die haben praktisch eine Militärdiktatur ausgeübt. Interessant ist, dass das Hauptquartier in Belgien war, also von wegen Verteidigungs- und Vaterlandsverteidigung. Nach blutigen Offensiven im Frühjahr 1918 war, also es gab Hunderttausende von Toten in wenigen Monaten, etwa 900.000 junge Männer starben da, war auch der obersten Heeresleitung klar, dass der Krieg verloren ist. Die Amerikaner waren auch in den Krieg eingetreten, standen in Frankreich und Ludendorff wusste, jetzt ist es vorbei. Und da wollte er natürlich die sozusagen reinholen, von denen er glaubte, dass sie schuld sind dran, und das war für ihn die SPD. Und er forderte sie auf, in die Regierung einzutreten. Ebert hat geweint, als er gehört hat, dass der Krieg verloren ist. Und die SPD trat dann in die Regierung ein. Es war natürlich ein geschickter Schachzug. Also Scheidemann und Bauer wurden Staatssekretäre. Das ist das, was heute Minister sind. Und Ludendorff würde ihn dafür den Dolchstoß anhängen. Also er hat dann behauptet, sie wären eben schuld gewesen. Und da gibt es dann die ersten Karikaturen. Da sieht man hier Scheidemann, wie er mit einem Dolch die Front erstickt oder ersticht. Ja. Und die Dolchstoß Legende geht eben so, die Front war stark genug, man hätte den Krieg noch gewinnen können, aber die Heimatfront, die Politiker, vor allem die SPD, waren gegen den Krieg und haben ihn sozusagen beendet. Interessant ist, ob ich es hinkriege. Also hier haben wir Scheidemann, das ist Erzberger von der Zentrumspartei, der musste dann den Waffenstillstand unterzeichnen, ja. Und hier hinten sieht man natürlich wieder Juden sitzen, die das Ganze dann befördert haben. Also das war sozusagen von den Rechten eine Verschwörungstheorie. Ende Oktober wird Liebknecht aus dem Gefängnis entlassen. Er war 1916 eingesperrt worden, weil er sich gegen den Krieg ausgesprochen hat in aller Öffentlichkeit. Also trotz Immunität hat man ihn ins Gefängnis geworfen. Und die Revolutionären, Obleute treffen sich mit den Spartakisten, also die Spartakisten waren eine linke Gruppierung in der USPD, und Liebknecht will mit sich steigernden Aktionen losschlagen, aber die Obleute sind sich nicht sicher, ob die Arbeiter mitmachen, und sie nennen Liebknechts Handeln Revolutionsgymnastik. Und statt dem vorgesehenen 4. November wird der 11. November als Aufstandstermin festgelegt. Aber was passiert? Die Admiralität will die große deutsche Flotte in einem letzten Kampf gegen England schicken. Die englische Flotte war fast doppelt so stark. Das heißt, sie wollten sozusagen in Ehren untergehen. Das wollten die Matrosen nicht mehr mitmachen. Ihnen war klar, der Krieg ist verloren. Sie wussten auch, dass verhandelt wird über einen Waffenstillstand. Und sie entfachten in Wilhelmshaven und in Kiel einen Aufstand. Befreiten auch die schon eingesperrten Meuterer aus dem Gefängnis. Und sehr schnell erreichte diese revolutionäre Welle über die Eisenbahn das ganze Land. Aber Berlin war eben noch nicht so weit, also das war Anfang November. Jetzt wird Noske nach Kiel geschickt und er lässt sich von den unerfahrenen Matrosen zum Gouverneur wählen. Er versucht jetzt da die Revolution zu ersticken, es gelingt ihm aber nicht, die Matrosen schwärmen aus. Hier sieht man eine Karte, also sie fahren mit Eisenbahn, zum Teil auch mit Schiffen und zum Teil auch mit Wasserflugzeugen, die sie alle in ihre Hand bekommen haben, schwärmen sie eben aus. Und es geht durch ganz Deutschland, diese revolutionäre Welle. Am 7. November ist schon München dran. Da stürzt Eisner, die Wittelsbacher, der Ludwig III., der sogenannte Milchbauer, der Millibauer, wird gestürzt und die ganzen Kronen purzeln. Berlin ist aber noch abgeschottet, aber auch in Berlin schlagen sie jetzt los. Und während die Massen auf die Straße gehen, zum Teil bewaffnet, trifft sich Friedrich Ebert mit dem letzten kaiserlichen Reichskanzler Max von Baden. Und um das Schlimmste zu verhindern, wie er sich jetzt ausdrückt, will er an die Macht. Und er will aber auch die Monarchie erhalten, denn er fürchtet den Augenblick, wo die Masse die Durchführung unseres Parteiprogramms von uns verlangt und eine Republik fordert. Also das Parteiprogramm, gehen wir nochmal 29 Jahre zurück, ist das Erfurter Programm. Allgemeines und gleiches Wahlrecht, 8-Stunden-Tag, demokratische Volkswehr, Vergesellschaftung. Davor hat er sich offensichtlich gefürchtet. Ja. Ebert will aber die Abdankung des Kaisers und die Regentschaft von Max von Baden, da Deutschland eben noch nicht reif ist für die Republik. Und er sagt einen ganz berühmten Satz: Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht. Ja, ich hasse sie wie die Sünde. Und er sagt noch, die Firma muss erhalten bleiben. Max von Baden übergibt ihm dann die Kanzlerschaft, macht aber nicht mit, will nicht Regent sein und dampft mit einem Sonderzug nach Baden ab, in die Rente. Jetzt bilden sich im ganzen Land Arbeiter- und Soldatenräte, die waren zum Teil sehr disparat, das muss man dazu sagen. Die meisten von ihnen waren Anhänger der SPD, es gab auch viele USPDler und es gab einige wenige Spartakisten. Die revolutionären Obleute hatten relativ großen Einfluss. Der Kaiser verabschiedete sich, hier sieht man ihn am Bahnhof, am Bahnsteig, wo es nach Holland ging, ins Exil. Und hier haben ihm die Matrosen noch eine Karikatur nachgeschickt. Das deutsche Klima ist zu rau, da weht ein Kieler Zug. Ja, diese Arbeiter- und Soldatenräte erobern jetzt die Kasernen. Es kommt praktisch zu einer unblutigen Revolution. Bis auf wenige Schießereien geht es friedlich vonstatten. Die Kasernen werden besetzt und die Heimat. Armee, die Heimat, das Heimatheer schließt sich an. Also erreicht die Revolution am 9. November Berlin. Aber merkwürdige Revolution, der Kriegsminister, der Preußische, bleibt im Amt. Der war zuständig für das Heimatheer. Und Otto Welz von der SPD wird jetzt zum Stadtkommandanten ernannt und bekommt vom Kriegsminister Offizierseinheiten, mit denen er strategische Punkte in Berlin sichern soll. Das ist Otto Welz. Und er bedient sich des Kommunikationsapparates des Kriegsministers, kriegt seinen Wagenpark. Und was er jetzt organisiert, das sind die SPD-Betriebszellen. Es soll nämlich am nächsten Tag, am 10. November, im Zirkus Busch, sollen nämlich die Soldatenräte praktisch eine neue Revolutionsregierung wählen. Hier sehen wir Soldaten, Matrosen auf der Friedrichstraße am Sonntag, den 10. November. Das soll ein sehr schöner Tag gewesen sein. Interessant, das ist natürlich provokant für die Militaristen. Sie tragen die Gewehre mit dem Lauf nach unten und sie hatten rote Bänder. Ja, und jetzt gab es dieses Treffen im Zirkus Busch, den gibt es nicht mehr, der stand in der Nähe vom Hackschen Markt. Und da hat jetzt Welz mit seinen Soldatenräten schon eingeübt, was da gemacht werden soll. Und Liebknecht, der sozusagen jahrelang gegen den Krieg gekämpft wird, der wird ausgebuht. Und Welz versucht dann seine Räte durchzubringen, was ihm auch großteils gelingt. Und Barth, der versucht also eine revolutionäre Regierung zu installieren, zieht letztlich den Kürzeren. wird aber dann doch noch eines der Mitglieder der Regierung. Das Zauberwort ist immer Parität. Ja. Dann gibt es also eine paritätische Reichsregierung mit 3 USPD-Männern und 3 von der SPD. Aber wer eigentlich wusste, was Sache ist und sozusagen die Führung übernommen hat, das war Friedrich Ebert. Und am Abend dieses 10. November, da sitzt der Ebert in der Reichskanzlei, bekommt er einen Anruf vom Chef der obersten Heeresleitung. Das war der General Gröner, das war der Nachfolger von Ludendorff. Und Gröner hat ihn auf einer sogenannten Geheimleitung erreicht. Hier sieht man das Telefon in der Reichskanzlei. Er saß noch in Spa in Belgien, weil die deutschen Truppen waren ja noch tief in Frankreich drin. Und später sagt er vor Gericht aus, der Zweck dieses Bündnisses war die restlose Bekämpfung der Revolution und des Bolschewismus. Unter Bolschewismus hat man auch die Arbeiter- und Soldatenräte verstanden. Die sollten natürlich weg. Und Ebert und Gröner scheinen sich da geeinigt zu haben. Und Gröner sagt später, Ebert hätte da voll mitgemacht. Es gab aber noch einen Vollzugsrat aus Arbeiter- und Soldatenräten. Die sollten die Regierung kontrollieren. Ist diesem Rat aber eigentlich nie richtig gelungen. Otto Welz hat zusammen mit Ebert im Kriegsministerium einen Gegenausschuss gegründet, der sollte dann diesen Vollzugsrat entmachten, was ihm teilweise auch wirklich gelungen ist. Da saßen zum Teil auch Agenten des Außenministeriums drin. So, am 11. November musste Matthias Erzberger vom Zentrum den Waffenstillstand unterzeichnen. Da gibt es kein Foto von. Ich habe mal aus einem Film von mir ein Standbild genommen. Da musste also der Waffenstillstand in Compiègne unterzeichnet werden in einem Eisenbahnwaggon. Und merkwürdigerweise musste also ein Zivilist diesen Waffenstillstand unterzeichnen, denn die OHL, die oberste Heeresleitung, wollte das nicht. Sie konnte dann später sagen, da, die haben doch den Dolchstoß gemacht, die haben das unterzeichnet. Und Erzberger wurde übrigens dann später deswegen ermordet. Am 10. Dezember ziehen dann die Fronttruppen, die aus Frankreich zurückkamen, durchs Brandenburger Tor. Und da hatte die oberste Heeresleitung auch wieder was vor. Sie wollte nämlich mit diesen Fronttruppen die Arbeiter- und Soldatenräte zerschlagen. Und der Einzige in der Regierung, der davon wusste, war Ebert. Und er stimmte diesen Putschplänen zu. Es sollte da jeder, wie gesagt, der noch Waffen trägt und sie nicht tragen darf, zum Tode verurteilt werden. Dann hat Ebert noch eine Rede gehalten an die Soldaten, wo der berühmte Satz drin stand, kein Feind hat euch überwunden. Das kann man also auch als Dolchstoßlegende bezeichnen. Und interessant ist, dass ihm ein Militär diese Rede sozusagen vorgegeben hat. Das war ein Major, der hieß von Schleicher, der interessanterweise dann später der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik war, einer der Steigbügelhalter Hitlers. Aber die Soldaten haben diesen Putsch nicht mitgemacht, sie wollten einfach nach Hause. Dann gab es einen Reichsrätekongress, wo also die ganzen Räte, Arbeiter- und Soldatenräte aus dem ganzen Land sich versammelten. Auch da hatte die SPD natürlich die Mehrheit. Und sie entschlossen sich oder wählten statt des Rätesystems die Nationalversammlung. Aber, das wird meistens vergessen, sie haben auch die sogenannten Hamburger Punkte verabschiedet. Das war eine radikale Demokratisierung der Armee, also es wäre auch sozusagen die Zerschlagung des Militarismus gewesen. Und sie forderten mit großer Mehrheit die Gesellschaftung der Produktionsmittel. Beide Punkte wurden nicht von der Regierung eingehalten. Sie entsprechen ja auch dem Erfurter Programm. Auch das wurde wieder nicht eingehalten. Und hier sehen wir nochmal die Forderung der Berliner Truppen, also nach einer radikalen Demokratisierung der Armee. Das war die Volksmarinedivision, die hat sich aus Matrosen in Berlin gegründet. Die saßen im Schloss. Und Ebert und Gröner haben sich verständigt, dass diese Forderungen einfach unter den Tisch gefallen, oder dass man die unter den Tisch fallen lässt oder dass man sie so abmildert, dass sie völlig witzlos sind. Sie haben sich diesmal nicht durchs Telefon verständigt, sondern Gröner ist richtig angereist und da saßen auch die von der USPD dabei und sie haben es einfach abgewinkt. Hier sehen wir die Volksmarinedivision, wie sie im Schloss ist, da wehte tatsächlich die rote Fahne auf dem Berliner Schloss, das ja jetzt wieder aufgebaut wird. Und an Weihnachten 1918 gab es einen Konflikt. Es gab eine Auseinandersetzung mit Otto Wels, der war ja der Stadtkommandant und er verweigerte ihnen die Löhnung, er wollte sie raushaben, die waren ihm einfach zu revolutionär. Und sie ziehen vor die Kommandantur, werden dort beschossen und nehmen Wels mit ins Schloss, verhaften ihn sozusagen, nehmen ihn als Geisel und bedrohen ihn mit dem Tode. Sie wollen aber eigentlich nur ihr Geld. Sie setzen auch kurzzeitig die Regierung fest, sie waren nämlich die Wache der Regierung. Ja. Und Ebert verspricht ihnen Verhandlungen am nächsten Tag und dass ihnen der Lohn ausbezahlt wird. Die Matrosen gehen zurück ins Schloss. Und jetzt sagt, ruft wieder der Gröner an bei Ebert und sagt, er muss jetzt endlich mal durchgreifen und die Matrosen tot machen, wie er sich ausgedrückt hat. Und angeblich eben, um den gefangenen Wels zu befreien, befiehlt dann Ebert in der Nacht die Beschießung des Schlosses und zwar ohne seine USPD-Kollegen in der Regierung zu informieren. Es wird dann mit Artillerie, mit Gasgranaten auf die wenigen Matrosen, die da drin sitzen, geschossen. Die meisten waren zu Hause, es war ja Weihnachten. So sah das Schloss dann aus nach dem ersten Angriff. Aber die Matrosen verteidigten sich und in den Betrieben heulten die Sirenen und Frauen und Männer und Arbeiter gingen auf die Straße. Und so wurde dieser Kampf abgebrochen und die kaiserlichen Truppen haben sozusagen versagt und mussten die Stadt wieder verlassen. Und jetzt ein großer Fehler, die USPD verließ daraufhin die Regierung, weil sie sich getäuscht fühlte. Und was passiert nach den Weihnachtskämpfen? Wels wird abgelöst und Ebert ruft Noske in Kiel an und bittet ihn herzukommen. Hier rechts Noske. Und am 27.12.1918 kommt er nach Berlin und verkündet das neue Parteiprogramm auf jeden Schießen, der der Truppe vor die Flinte kommt. Einer von denen, die darauf gewartet haben, ist Hauptmann Pabst. Der hält als einzige seine Truppe zusammen, die Garde-Kavallerie-Schützendivision, und wandelt sie in ein schlagkräftiges Freikorps um, und zwar in Absprache mit den jetzt nur noch SPD-Volksbeauftragten. Finanziert wird seine Truppe von Hugo Stinnes und Friedrich Minou, das sind zwei Großindustrielle. Es gibt auch, also die gewähren ihm auch noch das Doppelte von dem, was er fordert. Es gibt auch weitere Finanziers, Ottmar Strauß und Samuel Marx, das waren auch Industrielle bzw. ein Bankier. Und es kommt dann zum großen Konflikt Anfang Januar, das ist der Polizeipräsident Emil Eichhorn, das war die letzte Bastion der USPD in der Hauptstadt. Der wurde einfach abgesetzt, aber er weigerte sich und es kam zu Massenprotesten. Hunderttausende gingen auf die Straße und haben sich dafür eingesetzt, dass er als Polizeipräsident bleibt. Es kommt jetzt zu Besetzungen von Zeitungen und zwar zu bewaffneten Besetzungen. Insbesondere der Vorwärts, die Zeitung der SPD, wird besetzt. Man wirft ihm vor, er hätte im Krieg gehetzt und 1916 sind die ganzen Linken rausgeflogen aus dem Vorwärts. Und Karl Liebknecht glaubt jetzt mit einigen anderen Obleuten und mit Wilhelm Pieck zusammen, mit einigen Spartakisten, dass es jetzt soweit wäre, dass man die Regierung, die reine SPD-Regierung, absetzen könne. Luxemburg ist hin und her gerissen, scheint es aber dann doch auch mit befördert zu haben. Und während die eben aber auch nicht die Führung übernehmen, es waren auch einige Leute von den revolutionären Obleuten dagegen, Richard Müller zum Beispiel, während die also unfähig da die Massen auf den Straßen lassen, bereiten Papst und Noske in Dahlem mit einem Stift den Gegenschlag vor. Und Noske macht seinen berühmten Satz: Einer muss der Bluthund werden. Und da werden die Freikorps vor der Stadt zusammengerottet, kann man eigentlich sagen. Und die Regierung gibt einen interessanten Erlass heraus, Mitbürger und so weiter. Letzter Satz ist sehr interessant: Die Stunde der Abrechnung naht. Hier sieht man den besetzten Vorwärts nach seiner Befreiung. Da wurde auch wieder geschossen mit Artillerie, mit Flammenwerfern. Übrigens zum ersten Mal, dass das in Deutschland auf die Zivilbevölkerung und innerhalb einer Stadt passierte. Die haben dann versucht, sieben Leute aus diesem Vorwärts haben versucht zu verhandeln, sogenannte Parlamentäre mit einer weißen Fahne. Die wurden einfach in eine Kaserne gebracht und dort sofort erschossen. Der das befohlen hat, der hieß Franz von Stefani. Und das war in der sogenannten Dragonerkaserne, da ist heute das Finanzamt Kreuzberg drin. Interessant ist, Stefani hatte wohl jüdische Wurzeln und ist dann später dem Stahlhelm beigetreten, das war so eine paramilitärische Organisation, und die haben ihn dann zum Ehrenadier ernannt. Und so durfte er dann auch später SA-Führer werden. Hier haben wir noch einen anderen Freikorpsführer, der hieß Reinhard, mit seiner Leibwache, der trägt hier eine Pistole, sieht man jetzt nicht so richtig. Reinhard war auch eine sehr interessante Figur. Er hat nämlich die schwarz-rot-goldene Fahne, die dann jetzt offiziell Staatsfahne wurde, als Judenfahne bezeichnet. Und die SPD-Regierung, der er gedient hat, als Judenregierung. Und Ebert hat sich aber gegen seine Entlassung ausgesprochen. Später wurde er dann SS-General. Ja, Luxemburg und Liebknecht haben sich versteckt im Westen der Stadt. Sie wurden aber verraten und gefangen. Sie wurden ins Eden-Hotel gebracht. Hier ist das Hotel mit einem Regierungspanzer. Und da war wieder Waldemar Pabst, der regierte in diesem Hotel. Das war sein Stabsquartier. Und er beschloss ihre Ermordung. Und das sind die Männer, die Liebknecht dann im Tiergarten erschossen haben. Sie haben ihn in den dunklen Tiergarten gefahren und er war schon schwer verletzt durch einen Kolbenhieb und haben ihn dann einfach hingestellt oder laufen lassen und haben hinter ihm hergeschossen. Und einer von denen, der sagte vor Gericht auf die Frage, wohin haben sie gezielt, auf den Körper, vielleicht auf das Kreuz, wenn man davon sprechen kann. Und die durch Kolbenschläge schwer verletzte Rosa Luxemburg wurde in ein Auto geworfen und dort von dem Leutnant zur See Duchamp mit einer Pistole aus nächster Nähe erschossen. Hier sehen wir ihn 1968, da hat er geklagt gegen den Süddeutschen Rundfunk, der in einer Fernsehsendung behauptet hat, dass er Rosa Luxemburg erschossen hat. Er hat natürlich den Prozess gewonnen und der Süddeutsche Rundfunk musste das in der Tagesschau zurücknehmen. Die Leiche von Rosa Luxemburg wurde auf Befehl des Transportführers Kurt Vogel in den Landwehrkanal geworfen. Das ist Kurt Vogel. Ja, in den 60er Jahren hat dann der es befohlen hat, Waldemar Papst in seinen Memoiren geschrieben, dass die Ermordung durchgeführt werden musste. Er hat natürlich nicht von Ermordung gesprochen. Darüber bestand bei Herrn Noske und mir nicht der geringste Zweifel, über das bestand also Einigkeit. Als ich nun sagte, Herr Noske, geben Sie bitte die Befehle über das Wie, meinte Noske, das ist nicht meine Sache, dann würde die Partei zerbrechen, denn für solche Maßnahmen ist sie nicht und unter keinen Umständen zu haben. Das soll der General tun. Es sind seine Gefangenen. Ja, und das Telefongespräch in der Nacht des 15.01. schilderte Papst dann 1968 exklusiv und unter uns gesagt dem Rechtsanwalt Otto Kranz-Bühler, der war früher Marinerichter. Ja, Noske habe Papst aufgefordert, die Genehmigung eben jenes Generals von Lüttwitz zur Erschießung der beiden Gefangenen einzuholen und nach der Einwendung Papst, die werde er nie bekommen, mit den Worten reagiert, dann müsse er selbst verantworten, was zu tun sei. Das habe ich im Nachlass von Papst gefunden. Ja, die SPD-Regierung beschloss, das Kriegsgericht der Gardekavallerie-Schützendivision, also die Mördertruppe, den Mord untersuchen zu lassen. Und da gab es einen Kriegsgerichtsrat Jorns, der hat alles vertuscht. Papst hat später gesagt, der hat seine Aufgabe glänzend gelöst. Die Mörder wurden freigesprochen oder bekamen lächerliche Strafen. Hier sehen wir Herrn Jorns, ein paar Jahre später, hier ist er, als Anwärter im Volksgerichtshof. Es ist 1935, da haben sie Roland Freisler. Er hat also weiter gewirkt. Ja, es wäre alles im Sande verlaufen, wenn nicht der Lebensgefährte von Rosa Luxemburg, Leon Jogiches, recherchiert hätte und er hat sehr viel rausgefunden. Praktisch hat er den Mord schon fast aufgeklärt. Und damit hat er natürlich gleichzeitig sein Todesurteil unterschrieben. Er wurde verhaftet und vom Kriminalbeamten Tamschik ermordet. Tamschik wurde dann später von Innenminister Heine in die Sicherheitspolizei aufgenommen. Am 19.01. gab es tatsächlich eine Wahl und die Frauen durften zum ersten Mal wählen. Sie haben konservativ gewählt. Also wurden doch zwei Sachen aus diesem Erfurter Programm erfüllt, freie und gleiche Wahlrecht und in einigen Bereichen der 8-Stunden-Tag. Aber es gab keine demokratische Volkswehr, der Militarismus bestand weiter und jetzt gab es eben mörderische Freikorps und es gab Streiks, die forderten eben die demokratische Volkswehr, die Entmilitarisierung der Freikorps, eine sofortige Vergesellschaftung, die Bestrafung der Mörder Liebknechts und Luxemburgs, die Bestrafung der Kriegsschuldigen, finde ich sehr interessant. Und, man muss es wirklich sagen, der Vollzugsrat von Groß-Berlin beschloss dies mit den Stimmen von SPD, USPD und KPD, also mit der Basis. Und es kam im März 1919 zu einem Generalstreik. Sehr bald haben sich die drei aber dann wieder zerstritten. Aber währenddessen plünderten Provokateure und überfielen Polizeireviere. Es haben auch Arbeiter dann sich provozieren lassen und da mitgemacht. Und jetzt ließ Waldemar Papst Gräuelmärchen verbreiten. Im Polizeipräsidium in Lichtenberg seien sämtliche Bewohner auf fiesche Weise niedergemacht worden. Der Vorwärts übernimmt es natürlich sofort. Erst waren es 57 Tote, dann waren es 60 und nach drei Tagen 150 Polizeibeamte. Tatsächlich war das alles Propaganda und es war nur einer umgebracht worden. Jetzt legt Papst Noske einen Schießbefehl vor, nämlich jede Person, die mit Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Das ist der Befehl, den er vor ein paar Jahren noch gegeißelt hatte im Reichstag und Noske unterschrieb. Das war eine Lizenz zum Morden. Hier sieht man die Ergebnisse. Etwa 1200 Tote, so gab es Noske an, in wenigen Tagen, darunter auch viele Frauen und Jugendliche, natürlich auch Nichtkämpfer. Es wurde wahllos, werden Leute erschossen, von denen man dachte, sie wären Spartakisten oder hätten irgendwas mit dem Aufstand zu tun. Noskes Erschießungsbefehl reiht sich so als unwürdiges Glied in eine Kette präfaschistischer deutscher Gewaltpolitik ein. Das ist nicht von mir, sondern stammt von Ottmar Jung und stand in den militärgeschichtlichen Mitteilungen des militärgeschichtlichen Forschungsamtes. Gerade die Freikorpskämpfe erscheinen als Vorbild für den Ostkrieg, Ausrottung des Bolschewismus durch mehr oder weniger verfahrenslose Liquidierung aller ergriffenen Kommunisten und angeblichen Kommunisten. Das ist von Christian Streit, der ein sehr gutes Buch über die sowjetischen Kriegsgefangenen geschrieben hat. Hier sieht man diese Freikorps im Einsatz wieder gegen die Zivilbevölkerung mit einem englischen Panzer, den sie erbeutet hatten im Weltkrieg, und mit Flammenwerfern und mit Minenwerfern und mit Artillerie haben sie da in die Wohnungen geschossen. Gerade die Schreckensherrschaft demoralisiert, hatte Rosa Luxemburg geschrieben, und das war auf die Bolschewisten in Russland gemünzt. Aber das gilt halt auch für die SPD, Terror regt zur Nachahmung an. Und was sagte Friedrich Ebert zu diesem Terror? Erscheint militärisches Vorgehen einzig mögliche Lösung, dass rascher und durchgreifender dieses erfolgt, umso weniger Widerstand und Blutvergießen zu erwarten ist. Hat schon die Erfahrung an anderen Stellen gelehrt. Diese Parole hat er von Hindenburg übernommen, grausamster Krieg ist kürzester Krieg. Später wurde das dann noch ausgebaut in totaler Krieg ist kürzester Krieg. Dann noch kurz nach München im Mai 1919, dort gab es eine Räterepublik. Auch da sind die Freikorps einmarschiert und die Terrorbefehle galten sozusagen automatisch weiter. Und hier sieht man eine württembergische Truppe, wie sie auf dem Weg nach München ist. Das Zeichen der Zukunft ist schon an den Waffen. Und hier sehen wir Noske, wie er nach Niederschlagung in München ist, und der kleine Mann neben ihm, der war ein Hauptmann, der hieß Meyer, und es war der Führungsoffizier Hitlers. Und Noske sagte dann zu diesen Massakern, er wäre der Letzte, der hinter einem kleinen Leutnant wegen einer vielleicht nicht ganz gerechtfertigten Erschießung herlaufen und ihm den Prozess machen würde. Jetzt nochmal ein Sprung, ein Jahr später oder knapp, ja gut, gutes Jahr später, wenn man von der Novemberrevolution ausgeht, gab es einen Putsch der Rechten, und der wurde wieder durch einen Generalstreik abgewendet. Auch hier sieht man die Brigade Erhard, das war eine der letzten Freikorps. Falsch gemacht hier. Eines der letzten Freikorps. Auch hier wieder das Zeichen der Zukunft am Stahlhelm. Ja, damit mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich habe das auch natürlich wesentlich ausführlicher in meinem Buch beschrieben, das ja auch heißt Der verpasste Frühling, da wurde einiges verpasst. Ich stehe jetzt zur Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank.